Ich bin RP Rufus und ich war böse. Aber Samantha weiß es noch nicht. Hey! Hey Rufus! Hey, hey's Rufus! Hey RP Rufus! Da drüben ist eine Schlange. Hey! Hey Rufus! Da hinten sitzt Sascha der Gamer in der Ecke. Und hat Angst, Sascha der Gamer sitzt in der Falle. Aber dann kommt Rufus mit einem Zeni-Knife und rennt zu Sascha und rettet ihn. Wie rettet RP Rufus Sascha den Gamer? Rufus, fackelt nicht lange. Nimm dein Zeni-Knife und messert die Schlange. Zack, zack, zack, zack, zack, zack. Schlitz, Schlitz, Schlitz, Schlitz. Was machst du da? Er messert die Schlange. Es ist doch nur eine kleine Snake, die sich nach Pontera verirrt hat. Nein, Bro. Rufus fackelt nicht lange und messert die Schlange. Zack, zack, bumm. Zack, zack, bumm. Das ist ein Döner. Rufus rettet Sascha und messert die Schlange und klaut dein Fladenbrot beim Pool Dealer und macht sich Döner an aller Schlange. Paui Dable, i gut, rufst du Sau das, ey, dein Ernst. Er messert die Schlange und isst die Schlange mit Fladenbrot auf. Rufus, mach ein Store auf, verkauf diese in Pontera und nennt dieses Whiteboard schon und keiner weiß, was da drin ist. Es ist Schlange, die in einen Mixer zu Brei gemacht wurde. Jeder Spieler kauft diese Zeug, Pui Deibel, Bro. Rufus, du bist einfach geil, Zeni Knife und Messer zugleich, OFC Lord, WTF, F, F, F. Samantha die Prist, Saschas Vater ruft und macht Rufus zur Sau. Ey Rufus, sag mal, hast du sie noch alle? Das war unser Gartenschlauch, der neue Gartenschlauch. RP. Rufus. Ups, ich hab nur das gemacht, was Sascha der Gamer vor ein paar Monaten gemacht hat. Ich wollte auch mal und ich fand das geil. Ich fand das geil, Gummi. Wasserschlange von 10 Meter Länge. Ich bin der King Samantha. Die Kneike ist morgen wieder da. Samantha kauft eine neue im Baumarkt. Zeni-Knife. Zeni-Clive! Rufus zerlegt Gartenschlauch und jedes Mal bekommt er Zenis. WTF, ist das dein Plan oder nicht? Sascha ist mit Täter, Gartenschlauch ist ja so gefährlich. WTF, biete Potion mit Gummifüllung. Zeni-Knife. Zeni-Clive! Rufus zerlegt Gartenschlauch und jedes Mal bekommt er Zenis. Sein Plan oder nicht? Sascha ist mit Täter, Gartenschlauch ist ja so gefährlich. WTF, biete Potion mit Gummifüllung. Samantha die Prist glaubt, sie sei im Irrenhaus gelandet. Hey Mama, hier, nimm diese Pillen, das ist gut. WTF?